Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 20 nach Isengard. Am Morgen nach der Schlacht um die Hornburg trafen sich König Theoden und Gandalf auf dem grünen Gras neben dem Klammbach wieder. Auch Aragorn und Legolas und Erkenbrand von Westfold waren da. Um sie scharten sich die siegreichen Reiter von Rohan und plötzlich kamen herab vom Deich jene, die in die Klamm zurückgetrieben worden waren. Eomer und Gimli der Zwerg. Er hatte keinen Helm und um seinen Kopf war ein blutbefleckter Leinenverband geschlungen. 42, Herr Legolas. Du hast mich übertroffen. Aber ich bin froh, dich auf deinen kurzen Beinen zu sehen. Willkommen, Schwestersohn Eomer. Jetzt, da ich dich in Sicherheit sehe, bin ich wahrlich froh. Heil, Herr der Mark. Die dunkle Nacht ist vergangen, es ist wieder Tag geworden. Doch der Tag hat seltsame Botschaft gebracht. Gandalf ist ein mächtiger Zauberer. Er meint den merkwürdigen Wald. Die Bäume. Zauberei, denkt ihr? Es ist keine Zauberei, Gimli. Nein, das ist keine Zauberei von mir. Es ist eine ältere Macht. Das ist etwas, was über den Rat der Weisen hinausgeht. Eh Erz ward gefunden und Baum gefällt, als jung unter Monde lag die Welt, eh Ring ward geschmiedet, war er schon alt. Eh Unheil erweckt, ging er um im Wald. Und was mag die Lösung dieses Rätsels sein? Wenn ihr das erfahren wollt, solltet ihr mit nach Isengard gehen. Nach Isengard? Ich will mit Saruman sprechen. Und da er euch großes Unrecht angetan hat, solltet ihr mit dabei sein, Theoden, großer König. Der König wählte Eomer und 20 Mann seines Heerbands aus. Aragorn, Legolas und Gimli sollten Gandalf begleiten. Dann kehrte der König nach der Hornburg zurück und schlief so friedlich, wie er seit Jahren nicht geschlafen hatte. Draußen aber standen die Bäume, grau und drohend, und ein Schatten oder Nebel lag auf ihnen. Die Enden ihrer langen, schleppenden Zweige hingen herab wie suchende Finger. Ihre Wurzeln erhoben sich vom Boden wie die Glieder seltsamer Ungeheuer. Frodo sah, dass auf der Ebene unterhalb von Morannon viel Reitervolk und Bewegung war. Das war kein Angriff auf Mordor. Das mussten Verbündete des dunklen Herrschers sein, deren Speere und Helme heraufschimmerten. Du hast dich verraten, Smeargol. Du hast gesagt, gib ihn mir zurück. Denk daran, du hast dein Versprechen beschworen, bei dem, was du Schatz nennst. Sag das nie wieder. In höchster Not würde ich ihn aufsetzen und dann befehle ich dir. Und du wirst machen, was ich befehle. Du würdest von der höchsten Klippe herabspringen, also sei vorsichtig, Smeargol. Netter Herr. Erzähl mir von dem anderen Weg. Ich bin in Eile. Aber Gollum war in einem jammervollen Zustand. Es war nicht einfach, einen klaren Bericht von ihm zu bekommen, bei all seinem Gemurmel und Gepiepse. Nach und nach erfuhr Frodo von einer Kreuzung in einem Kreis dunkler Bäume. Zur Rechten ging eine Straße nach Osgiliath und zu den Brücken des Anduin. Geradeaus ging die Straße nach Süden. Aber die beiden meinte er nicht. Was ist mit der dritten Abzweigung? Oh ja. Die Straße nach links. Sofort beginnt sie zu steigen. Hoch. Wenn sie um den schwarzen Felsen herumzieht, wirst du sie sehen. Oder wirst dich verbergen wollen. Sie sehen, was wird man sehen? Die alte Festung, sehr alt, schrecklich alt, viele Geschichten, ja. Vom Turm des Mondes. Der Turm des Mondes? Der Turm Minas Ithil. Das muss Minas Ithil sein. Was hat der Turm des Mondes mit uns zu tun? Der einzige Weg, das Gebirge ist dort niedriger. Und die alte Straße geht hinauf und hinauf. Und dann wieder hinunter nach Gorgorod. Der Turm wird nicht leer sein. Nicht leer. Orks leben da. Aber noch schlimmere Wissen. Die stummen Wächter. Komischer Rat. Ein langer Umweg und die gleiche Patsche. Er hat seine Augen überall, aber er erwartet keinen Angriff auf dieser Straße. Du scheinst eine Menge zu wissen über das, was er denkt und tut. Hast du in letzter Zeit mit ihm gesprochen oder bloß mit Orks geplaudert? Was Smeargold sagt, sagen viele Leute. Er wird hier aus dem Schwarzen Tor herauskommen, eines Tages bald. Aber dort unten im Westen... Hat er keine Angst? Da sind die stummen Wächter. Eben, und da sollen wir hinaufgehen und ans Tor klopfen und fragen, ob das der richtige Weg nach Mordor ist. Keine Witze machen, ja. Es ist überhaupt nicht vernünftig, nach Mordor hineinzugehen, ja. Aber wenn der Herr sagt, ich muss gehen oder ich will gehen, dann muss er es irgendwie versuchen. Ja. Darum hilft Smeargol. Er fand ihn. Was denn? Stadt oder Turm? Was fand er? Einen kleinen Pfad, dann eine Treppe und dann noch mehr Stufen, einen Gang, ja. Ein dunkler Gang, einen Pfad, hoch über dem Hauptpass und so weiter, weiter. Wird dieser Pfad nicht auch bewacht sein? Hier kam ein grünliches Funkeln in Gollums Augen. Vielleicht, vielleicht nicht. Kein sicherer Ort in diesem Land. Mehr sag ich nicht. Der Name des Ortes, von dem er sprach, war Cirith Ungol. Gandalf hätte sie gewarnt vor dem übel beleumdeten Namen. Frodo hatte den Kopf über die Knie gebeugt. Welchen Weg sollte er wählen? Ein tiefes Schweigen breitete sich über ihre kleinen Mulde aus. Plötzlich sah Sam hoch im Himmel zwei vogelähnliche Gestalten. Und er war von derselben warnenden Furcht erfüllt, die er bei der Anwesenheit der schwarzen Reiter verspürt hatte. Die geflügelten Gestalten kreisten, eilten dann zurück nach Mordor. Immer mehr Menschen, immer mehr. Wir haben solche noch nie gesehen. Und manche haben rote Farbe auf den Wangen. Und rote Mäntel. Ihre Fahnen sind rot. Und sie haben runde Schilde, gelb und schwarz, mit großen Stacheln. Nicht nett sehen sie aus. Sind da irgendwelche Olifanten? Was sind das? Olifanten? Ach, nichts weiter. Ich habe Geschichten gehört. Auenlandgerüchte über die großen Leute unten in den Sonnenlanden. Schwärzlinge nennen wir sie. Und die reiten auf Olifanten, wenn sie kämpfen. Ach, ich hätte gern mal welche gesehen. Aber wenn da keine war, nehme ich an, dass ich niemals in meinem Leben Olifanten sehen werde. Schade. Die Sonne näherte sich schon den Bergen westlich der Talmulde, als Theoden, Gandalf und ihre Gefährten nach Isengard aufbrachen. Das Volk von Westfold hatte sich eingefunden und fragte sich, was wohl geschehen würde, wenn die Reiter zu dem seltsamen Wald kämen, der dort aufragte, wo gestern noch grasbedeckte Hänge gelegen hatten. Aber Gandalf führte sie unbeirrt. Und wo die Straße von der Hornburg auf die Bäume stieß, sahen sie eine Öffnung wie ein gewölbtes Tor unter mächtigen Zweigen. Durch dieses Tor ritten sie und merkten zu ihrer Verblüffung, dass die Straße weiterführte und der Klammbach an ihr entlang lief. Es ist heiß hier im Wald, Gimli. Ich spüre einen großen Zorn um mich. Ich auch, Legolas. Ich wünschte, ich hätte Muße, unter diesen Fangornbäumen umherzuwandern. Bloß nicht. Ich errate ihre Gedanken. Hass auf alles, was auf zwei Beinen geht. Du irrst dich, Gimli. Diese Bäume aus dem fernen Fangorn wissen nur wenig von Elben und Zwergen. Sie sind wundervoll, Gimli. Du magst sie wundervoll finden. Aber ich liebe sie nicht, Legolas. Weißt du, ich habe ein viel größeres Wunder gesehen in diesem Land. Und mein Herz ist noch ganz davon erfüllt. Ein Wunder? Ja. Sie sagen Höhlen und Löcher zu dem, was die Menschen hier in ihren Bergen haben. Sie verstecken sich dort in Kriegszeiten. Aber diese Grotten sind unvorstellbar schön. Ich habe dort Gewölbe gesehen. Unermessliche Hallen mit der ewig währenden Musik des Wassers, das in Teiche tröpfelt. Voller Sternenlicht. Sternenlicht? Ja, wenn die Fackeln angezündet werden. Denke dran, ein Haufe geschäftiger Zwerge mit Hammer und Meißel könnte mehr verderben als die Menschen. Ach, du verstehst das nicht. Niemand aus Durins Geschlecht würde in diesen Höhlen nach Erz graben. Nicht einmal nach Diamanten und Gold. Diese Lichtungen aus blühendem Stein würden wir hegen und pflegen. Ach, mein Freund, hättest du sie nur gesehen. Die Prachtstraßen und Säulenhöfe und die silbern fallenden Tropfen. Ach. Hör zu, lass uns ein Abkommen treffen. Wenn wir beide heil aus den Gefahren zurückkehren, wollen wir eine Weile zusammenwandern. Du sollst mit mir Fangorn besuchen und ich werde mit dir in Helms Höhlen gehen. Angenommen. Schließlich hatten die Gefährten die Bäume hinter sich gelassen. Nach Isengard waren es noch 15 Wegstunden. Als sie am Waldessaum entlang ritten, hielt Legolas plötzlich an und wandte sich um. Oh! Was ist mit dir? Das sind Augen. Augen blicken aus den Schatten der Zweige heraus. Noch nie habe ich solche Augen gesehen. Willst du etwa zurückreiten? Tu, was du willst in deiner Verrücktheit, aber lass mich vorher absteigen. Ich muss. Aber gleich war Gandalf neben ihm. Bleib hier, Legolas. Aber seht doch, da kommen drei Gestalten aus dem Wald. Bärte graugrün wie Moos. Wie Trolle sehen sie aus. Lasst sie, das sind nur Hirten. Es sind keine Feinde. Sie werden sich nicht um uns kümmern. Hirten? Ja, Theoden, es sind die Hirten der Bäume. Für sie, o König, seid ihr nur eine vorübergehende Geschichte. Alle Taten eures Hauses sind nur Kleinigkeiten. Seht, sie gehen vorbei, als sähen sie uns nicht. Lieder und Sagen aus seltsamen Gegenden sind zu uns gekommen und wandeln sichtbar unter der Sonne. Nicht nur das kleine Leben der Menschen ist jetzt in Gefahr. Ihr seid nicht ohne Verbündete, selbst wenn ihr sie nicht kennt. Wie immer das Kriegsglück ausgehen mag, es könnte damit enden, dass vieles, was schön und wundervoll war, für immer aus Mittelerde verschwinden wird. Das ist unser Schicksal. Die Straße tauchte jetzt ein zwischen steilen Grasböschungen und bahnte sich ihren Weg bis zum Flussufer und dann auf der anderen Seite wieder empor. Waren die Furten immer erfüllt gewesen vom Dosen und Plätschern des Wassers, so war es jetzt hier still. Das Flussbett war fast trocken. Eine öde Wüste von grobem Kies und grauem Sand. Welche Krankheit hat den Fluss befallen? Viele schöne Dinge hat Saruman zerstört. Hat er auch die Quellen des Isen vernichtet? Es scheint so. Müssen wir diesen Weg nehmen? wo die Aastiere so viele gute Reiter der Mark verschlingen. Es ist unser Weg. Schmerzlich ist der Tod eurer Mannen, doch die Wölfe verschlingen nur die Orks. Kommt und seid nicht traurig, König Theoden. Um Mitternacht lagen die Furten 5 Stunden hinter ihnen. Sie hielten an, denn der alte König war müde. Sie waren am Fuß des Nebelgebirges angelangt und die langen Ausläufer des Nankurunir reckten sich ihnen entgegen. Dunkel lag das Tal vor ihnen und aus einem tiefen Schatten stieg eine riesige Säule von Rauch und Dampf auf. Was hältst du davon, Gandalf? Es sieht aus, als stünde das ganze Zaubertal in Brand. Nie zuvor habe ich das gesehen. Pass auf. Saruman heckt irgendeine Teufelei aus, um uns zu begrüßen. Morgen werden wir mehr erfahren. Später in der Nacht hörte man die Wachen schreien und alle erwachten. Der Mond war fort, die Sterne standen am Himmel, aber über den Boden kroch eine Dunkelheit, die schwärzer war als die Nacht. Bleibt jeder, wo er ist! Zieht keine Waffen! Wartet! Es wird an euch vorbeiziehen! Ein Nebel sammelte sich um sie. Über ihnen schimmerten schwach ein paar Sterne, aber auf beiden Seiten erhoben sich Mauern von undurchdringlicher Finsternis. Weit im Süden auf der Hornburg hörten die Menschen mitten in der Nacht einen großen Lärm, wie einen Wind im Tal, und der Boden erzitterte. Alle fürchteten sich und keiner wagte hinauszugehen. Doch am Morgen gingen sie hinaus und waren erstaunt, denn die erschlagenen Orks waren fort und die seltsamen Bäume auch. Niemals wieder wurden die Bäume im Klammtal gesehen. Und eine Meile unterhalb des Deichs war eine gewaltige Grube in der Erde ausgehoben worden. Auf ihr waren Steine zu einem Berg aufgehäuft. Die Menschen glaubten, dass die erschlagenen Orks dort begraben waren. Die Todeshöhe wurde der Hügel später genannt und kein Gras wollte dort wachsen. Die Dämmerung war tief, als Frodo und Sam sich unter Gollums Führung endlich aufmachten, den Weg nach Cirith Ungol zu beschreiten. Sie krochen über den Rand der Mulde. Ein einziges rotes Licht brannte hoch in den Türmen der Wehr vor Mordor. Viele Meilen schien ihnen das rote Auge nachzustarren, als sie durch unwirtliches, steiniges Land stolperten. Schließlich schrumpfte das Licht zu einem kleinen, feurigen Punkt zusammen und verschwand. Sie hielten eine kurze Rast. Gollum war das gar nicht recht, denn es waren fast 30 Wegstunden von Morannon bis zur Wegkreuzung oberhalb von Osgiliath. 4 Nachtmärsche sollten sie vor sich haben. Ein tiefes, düsteres Tal lag jetzt vor ihnen. Aus der Dunkelheit des Tales floss ein hurtiger Bach und neben ihm schlängelte sich wie ein blasses Band eine Straße hinunter in graue Nebel hinein. Dort schien es Frodo, als erkenne er die hohen, düsteren Spitzen gezackter Zinnen, verloren und dunkel. Weißt du, wo wir sind, Gollum? Ja, Herr, gefährlich. Dies ist die Straße vom Turm des Mondes, die hinunterführt zu der zerstörten Stadt. Hässlicher Ort, voller Feinde, ja. Lass uns gehen, ja? Sie folgten Gollum dunkle Hänge hinauf. Er führte sie durch Dickichte und Dorngestrüpp. Eine große Schwärze schien sich langsam vom Osten her aufzutürmen. Der Mond bekam einen kränklich gelben Ringschleier davon. Bald Tag. Hobbits müssen schnell machen. Ist gefährliche Gegend hier, ja? Es wurde nicht richtig Tag, sondern es kam nur ein totes, braunes Zwielicht. Sie legten sich hin, aßen wenig. Gollum verschwand, um zu jagen, wie sie annahmen. Noch vor der Mittagszeit wachten die Hobbits auf. Was ist das? Zieht ein Gewitter auf. Manchmal scheint der Boden zu zittern. Wo ist Gollum? Ach, ich kann den schleimigen Schuft nicht mehr riechen. Ich glaube manchmal, unsere Wanderung nähert sich ihrem Ende. Aber Herr, wo Leben ist, da ist Hoffnung und Verlangen nach der Weinbuddel, wie der alte Ohm zu sagen pflegte. Sam. Iss einen Happen und dann schlaf noch mal, Herr Frodo. Am westlichen Gebirgshang des Zauberertales hatte seit unzähligen Jahren jene alte Stätte gestanden, die die Menschen Isengard nannten. Mächtige Anlagen hatten die Menschen von Westernis dort errichtet, Ringwälle und Gänge und innerhalb der Wälle Hallen und Häuser. Tausende konnten dort hausen, Arbeiter, Diener, Hörige und Krieger. Es gab ein Waffenlager, in Höhlen wurden Wölfe gefüttert, Schächte hatte man in die Erde getrieben, sie führten in tiefe Verliese, in denen Saruman seine Schätze lagerte, Schmieden und Schmelzöfen betrieb. Eiserne Räder drehten sich ununterbrochen und Hämmer ertönten. Des Nachts strömten Dampfwolken aus den Schloten, auf die von unten rotes oder blaues oder giftgrünes Licht fiel. Alle Straßen liefen auf den Mittelpunkt zu, wo ein von alten Baumeistern in wunderbarer Form gestalteter Turm stand. Eine Bergspitze war er und eine Felseninsel. Schwarz, hart und glänzend. Dort oben gab es einen Ausguck 500 Fuß über der Erde. Das war Orthanc, Sarumans Feste. Die Mittagsstunde war vorüber, als die Reiter vor den Toren Isengards ankamen. Aber die Stätte war zerstört worden. Halt! Die Tore sind herausgerissen. Alle Straßen sind mit Schlamm überschwemmt. Der unterirdische Gang dort ist bloßgelegt. Was? Was bewegt sich denn da? Zwei kleine Gestalten. Wenn das nicht... Willkommen! Willkommen in Isengard! Aber... Kein Aber, Freund Streicher. Wir sind die Torwächter. Ich meine... Ich und mein müder Freund Pippin. Seid ihr auch schon da? Eine feine Jagd habt ihr uns eingebrockt, um euch zu retten. 200 Wegstunden durch Sumpf und Schlacht und Not und Tod. Und die essen und trinken und faulenzen. Und rauchen Pfeifenkraut. Aber das ist doch aus dem Auenland. Schärfer ist euer Verstand auf der Jagd auch nicht geworden. Was, Merry? Wir sitzen hier auf dem Schlachtfeld des Sieges inmitten der Kriegsbeute riesiger Heere. Und die wundern sich, wie wir zu ein paar wohlverdienten Annehmlichkeiten kommen. Wohlverdient.